Guten Morgen, guten Morgen, guten Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So John is telling the young people that they are strong. Johannes sagt den jungen Menschen, dass sie stark sind. And we need to see a generation of young people that live in that strength. Und wir brauchen eine Generation junger Menschen, die in dieser Stärke leben. Let's think about this a little bit. Lass uns ein wenig darüber nachdenken. Because you know there are different ways that young people today have to be strong. Es gibt verschiedene Arten, wie junge Menschen heute stark sein müssen. When I was a young person, als ich jung war, I did not have some of the temptations that young people have today. Hatte ich manche der Versuchungen nicht, denen junge Menschen heute ausgesetzt sind. I've been thinking lately about the time that we live in. Kürzlich habe ich über die heutige Zeit nachgedacht. And I had this thought. Und mir kam folgender Gedanke. What has blessed the world more in the last decades is technology and the internet. Was die Welt in den letzten Jahrzehnten mehr als alles andere gesegnet hat, sind neue Technologien und das Internet. And what has destroyed the world more the last couple of decades is technology and the internet. Und was die Welt in den letzten Jahrzehnten mehr als alles andere zerstört hat, sind neue Technologien und das Internet. Just think how many marriages have been destroyed because of stuff that people watch on the internet. Denk nur daran, wie viele Ehen aufgrund von Dingen, die Menschen im Internet sehen, zerstört werden. Just think today how many people find it almost impossible to stay away from pornography. Denk nur daran, wie viele Menschen es heutzutage fast unmöglich finden, sich von Pornografie fernzuhalten. When I was a child, it wasn't even available. Als ich ein Kind war, waren solche Dinge noch nicht einmal verfügbar. Couldn't watch a porn movie because it wasn't there. Ich konnte mir keinen Pornofilm ansehen, weil es solche Filme nicht gab. Today you can watch it on your cell phone anytime you want, everywhere you want. Heute kannst du dir Pornos auf deinem Handy ansehen, wann immer du willst und wo immer du willst. So the temptations for the young people today are so much greater than ever before, simply because of how the world has developed. Die Versuchungen, denen junge Menschen heute ausgesetzt sind, sind also so viel größer als je zuvor. Einfach weil die Welt sich so entwickelt hat. So I think more than ever before, this warning of John is very important to young people. Deshalb halte ich diese Warnung des Johannes für junge Menschen für wichtiger denn je. You are strong. Don't forget that. Keep repeating it to yourself. Ihr seid stark. Vergesst das nicht. Wiederholt es immer wieder für euch. Whenever young people try to conquer life or sin in their strength, it always goes wrong. Wenn junge Menschen versuchen, aus eigener Kraft das Leben zu meistern oder die Sünde zu überwinden, geht das immer schief. We really need to tell the young, teach the young people, there is a power that is yours, it legally belongs to you. Wir müssen junge Menschen wirklich lehren, es gibt eine Kraft, die euch gehört. Sie gehört euch rechtlich. Never try to overcome temptation by your own strength. Versucht niemals, Versuchungen aus eigener Kraft zu überwinden. But look how he continues. Schau, wie er fortfährt. He says, the word of God is treasured in your hearts, and you have defeated the evil one. Er sagt, das Wort Gottes ist ein Schatz in euren Herzen und ihr habt den Bösen besiegt. You have to understand that in the Jewish culture, when he says young man or the young people, that were people under 40. Man muss verstehen, dass in der jüdischen Kultur mit junge Männer oder junge Menschen Menschen unter 40 gemeint sind. And he's telling young people that if you really want to experience that strength, er sagt den jungen Menschen, wenn ihr wirklich diese Stärke erfahren wollt, and if you really want to live in the victory over the evil one, und wenn ihr wirklich im Sieg über den Bösen leben wollt, you have to treasure the word of God in your heart. Müsst ihr das Wort Gottes in eurem Herzen wie ein Schatz bewahren. I love that he says we have to treasure the word of God, but I also love that he says in the heart. Ich liebe, dass er sagt, dass wir das Wort Gottes als Schatz bewahren sollen, aber mir gefällt auch, dass er sagt im Herzen. The psalmist tells us the same thing in Psalms 119. Der Psalmist sagt uns dasselbe in Psalm 119. There he tells us that young people can live free from sin if they guard the word of God in their hearts. Dort heißt es, dass junge Menschen frei von Sünde leben können, wenn sie das Wort Gottes in ihren Herzen bewahren. Young people have a tendency to believe they're strong enough to conquer life by themselves. Junge Menschen neigen dazu zu glauben, dass sie stark genug sind, um das Leben selbst zu meistern. But that's not the truth. Doch das stimmt nicht. For us to live in victory over sin, we need to guard the word of God in our heart. Damit wir im Sieg über die Sünde leben können, müssen wir das Wort Gottes in unseren Herzen bewahren. There are two things. First of all, to treasure the word of God, and secondly, to treasure it in the heart. Es gibt zwei Dinge. Erstens, das Wort Gottes zu einem Schatz zu machen, und zweitens, es im Herzen als Schatz zu bewahren. Young people constantly to be reminded how they need to have a relationship with the Word of God. Junge Menschen müssen ständig daran erinnert werden, dass sie eine Beziehung zum Wort Gottes haben müssen. For me, it just keeps shocking me, I guess. Es schockiert mich immer wieder. When I see that young people spend more time on TikTok or Instagram than they spend in the Bible. Wenn ich sehe, dass junge Menschen mehr Zeit auf TikTok oder Instagram verbringen als in der Bibel. They can tell you everything that's going on in social media, but they don't even know where some important Bible verses are written. Sie können dir alles erzählen, was in den sozialen Medien vor sich geht, aber sie wissen nicht einmal, wo einige wichtige Bibelverse geschrieben stehen. The only way you can treasure the Word of God in your heart is you've got to first treasure the Word of God. Die einzige Möglichkeit, das Wort Gottes in deinem Herzen als Schatz zu bewahren, besteht darin, das Wort Gottes zu einem Schatz zu machen. Remember that. Denk daran. You can't put it in your heart if you don't open the Bible and read it first. Du kannst es nicht in dein Herz aufnehmen, wenn du nicht zuerst die Bibel aufschlägst und darin liest. So spend time with the Word of God. Verbring also Zeit mit dem Wort. But don't make the mistake that you think that knowing the Word of God just by memorizing it, that's enough. Aber mache nicht den Fehler zu glauben, dass es ausreicht, das Wort Gottes nur auswendig zu kennen. Don't ever treat the Word of God in a religious way. Behandle das Wort Gottes niemals auf religiöse Weise. You have to treasure it, meditate it, always turn it over in your own heart. Du musst es schätzen, darüber meditieren und es immer wieder in deinem Herzen bewegen. You know what I've experienced in my walk with God? Weißt du, was ich auf meiner Reise mit Gott erlebt habe? That the more I treasure the Word of God in my own heart. Je mehr ich das Wort Gottes in meinem eigenen Herzen schätze. Meaning to meditate on it and to paint a picture about it in my heart. Was bedeutet, darüber zu meditieren und mir ein Bild davon in meinem Herzen zu malen? The more under times of pressure. The word will come out of my heart. Desto mehr wird das Wort in Zeiten des Drucks aus meinem Herzen kommen. Because under pressure, when you are squeezed, what is in your heart will come out. Denn unter Druck, wenn du gequetscht wirst, kommt das, was in deinem Herzen ist, heraus. I've found in my own experience. Ich habe aus eigener Erfahrung herausgefunden. Many times in really difficult moments. Dass wir oftmals in wirklich schwierigen Momenten. Before I could even think, what am I going to do now? Noch bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte, was ich tun sollte. Out of my heart and then through my mouth bubbled some scripture that I put there. Einige Bibelstellen aus meinem Herzen durch meinen Mund kamen, die ich dort aufbewahrt hatte. It's okay because I'm more than a conquering Christ. Zum Beispiel, es ist okay, denn ich bin mehr als ein Überwinder in Christus. So please, my friend, develop a habit to treasure the Word of God in your heart. Also bitte, mein Freund, mach es dir zur Gewohnheit, das Wort Gottes in deinem Herzen wie einen Schatz zu bewahren. Besides memorizing it, keep seeing it in your heart. Neben dem Auswendiglernen, halte es dir auch im Herzen vor Augen. And this will give you great victory. Das wird dir großen Sieg bescheren. And I'll see you tomorrow. Bis morgen.